Zweites Kapitel. Als man mich stümperhaft an meinen gefesselten Händen hochzog und zum Gehen zwang, sparte ich absichtlich die Option aus, mir durch irgendeine Form der Selbstverteidigung einen Fluchtweg zu verschaffen. Ich wollte wissen, was da los war und schätzte außerdem das Risiko für zu hoch ein, dass diese durchgeknallten Hippies meine eigenen Waffen auf mich richten könnten. Mehr als unsanft ließ ich mich also die alte, knarzende Kellertreppe hinaufschlurren und wiederum hielt ich den Atem an, als der nach verschimmeltem Abfall stinkende Dunst der völlig vermüllten Küche mir oben angelangt mit nacktem Arsch brutal ins Gesicht sprang. Ich wurde über den Flur und dann eine weitere Treppe hinaufgeschlurrt und anschließend durch eine Tür in ein Zimmer hineingestoßen, das ich nicht sehen konnte. Dies jedoch änderte sich schon bald darauf, nachdem ich auf einen harten Stuhl gesetzt und daran zusätzlich fixiert worden war. Während sie mich an den Stuhl banden, blähte ich mich unmerklich so groß ich konnte auf, damit die diesmal zum Glück aus altem Seil bestehenden Stricke nicht so eng anliegen würden, wie meine Geiselnehmer es wohl gern gehabt hätten. Als sie fertig waren mit ihrer Fesselei, war ich um einen besonders flachen Atem bemüht, um mich so unauffällig wie nur möglich wieder schrumpfen zu lassen. Aber um ein Haar hätte ich laut gelacht, als mir im gleichen Moment die Augenbinde vom Kopf gerissen wurde und ich einen Mob ulkig maskierter Freaks um mich herum versammelt sah. In der Hoffnung, dass sie keinen Furry-Porno mit mir drehen wollten, verkniff ich mir mein dämliches Grinsen so gut es ging, als ich schließlich in ruhigem und sachlichem Tonfall von ihnen wissen wollte: Was seid ihr für komische Gestalten? Was wird hier eigentlich gespielt? Das erzählst du uns, forderte die Gestalt schräg links von mir, die einen übergroßen, obskuren Giraffenkopf auf ihren Schultern trug. Da ich unter diesen seltsamen Typen nur eine einzige Tussi hatte ausmachen können und die Stimme aus der schaurigen Giraffenkopfmaske weiblich klang, war es einfach, sie zuzuordnen. Ich sah mich um und stellte fest, dass einer von ihnen fehlte, denn es waren nur 4 Gestalten um mich herum. Wahrscheinlich hatten sie einen von sich beauftragt, im Keller bei den übrigen Geiseln zu bleiben, dachte ich bei mir, als ich mit weiterhin sehr ruhig betonten Worten versicherte: Ich habe absolut keine Ahnung, was hier läuft. Ich war eigentlich schon auf dem Weg nach Hause, bevor es draußen anfing zu regnen. Zu meiner Erleichterung waren diese Leute um mich rum nicht bewaffnet, doch umso rätselhafter erschien mir ihr Auftritt an jenem Ort. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, draußen einen Schuss gehört zu haben, zog aber die Möglichkeit in Betracht, dass der Knall im Lärm des Sturmes untergegangen sein mochte. »Ist jemand von euch verletzt?«, wollte ich wissen und konnte ihrer Körpersprache entnehmen, dass sie mir nicht vertrauten. Halb rechnete ich damit, gar keine Antwort auf meine freche Frage zu erhalten, dann aber sagte die Frau unter der Giraffenkopfmaske: »Einer von euch Drecksäcken hat auf meinen Bruder geschossen!« Sie klang sehr aufgewühlt und ich erinnerte mich daran, sie weinend und schluchzend auf einer umgedrehten Kiste sitzend im Keller vorgefunden zu haben, als ich mir dorthin Zutritt verschafft hatte. Ich schlussfolgerte daraus, dass, was auch immer sich hier für ein Drama abgespielt haben mochte, es mit hoher Wahrscheinlichkeit nur sehr kurz vor meinem Eintreffen stattgefunden hatte. Außerdem war ich ziemlich überzeugt davon, dass der Angeschossene noch nicht tot war, denn in dem Fall hätte ich eine tonlose Resignation in ihrer aufgewühlten Stimmlage bemerken müssen, aber die fehlte. Überwältigt von der Erkenntnis, wie sehr die Ereignisse sich in einer so kurzen Zeit überschlagen konnten, während ich in einem leckgeschlagenen alten VW einer vorübergehenden Paralyse erlegen war, wandte ich mich unbehaglich in meinen Fesseln und versuchte so vertrauenswürdig wie nur möglich zu klingen, als ich ihnen meine Hilfe anbot. »Wenn ihr mich losbindet und zu ihm bringt, kann ich vielleicht noch was für ihn tun. Im Gegenzug könntet ihr mir vielleicht erklären, was hier eigentlich los ist und was ihr hier überhaupt zu suchen habt. Soweit ich weiß, ist das Gebiet hier noch immer nicht wieder freigegeben für die Öffentlichkeit.« »Wir sollen ihm auf keinen Fall trauen«, ranzte es mich da aus der Mundöffnung einer wüst aussehenden Wildschweinmaske an. Ich konnte nicht genau ermitteln, wer sich darunter verbarg, konnte aber anhand seiner dämlichen Mokassins erkennen, dass es sich um den Kiffer handelte, dem ich in der Küche begegnet war. »Er weiß sicher mehr, als er zugibt, krächzte ein dünnes Stimmchen neben ihm. Es tönte aus einer Eulenmaske hervor, die auf den untersetzten Schultern einer dicklichen Gestalt platziert war, die einen hinlänglich unbeholfenen Eindruck auf mich machte. Ganz sicher nicht der Anführer dieser Bande, dachte ich bei mir und meinte schließlich, ja, wir können hier herumdiskutieren und Zeit verlieren oder eurem Kollegen helfen. Es ist eure Entscheidung. Woher willst du wissen, dass er nicht schon längst tot ist? Fragte die Frau hinter der Giraffenmaske sehr eindringlich. Sie war einem hysterischen Zusammenbruch sehr nahe, wie ich glaubte. Da fehlte nicht mehr viel. Ihr würdet euch mir gegenüber anders verhalten, wenn er schon tot wäre, gab ich offen zu, und der Typ in der knurrenden Bärenmaske, der steif in Armeestiefeln dastand und bislang noch überhaupt nichts zu sagen gehabt hatte, meldete sich auf einmal zu Wort und wollte scharf betont von mir wissen, wer ich überhaupt sei. Nun muss man wissen, dass man für den Fall, dass man ein Geheimdienstmitarbeiter ist und in eine Situation gerät, in der man danach gefragt wird, wer man sei, gut vorbereitet sein muss. Man hat in der Regel immer eine solide Auswahl an Identitäten parat, die man für alle denkbaren Szenarien jeweils passend anwenden kann. Aber in dieser Situation fiel mir keine einzige ein, und das ist rückblickend sehr verwunderlich, denn ich übte meinen Job damals schon so lange aus, dass mir meine diversen Identitäten teilweise so sehr in Fleisch und Blut übergegangen waren, dass mir meine echte Identität hin und wieder fremd vorkam oder vorübergehend sogar mal entfallen war, weil ich oft mehr Arbeit als Privatleben hatte. Wenn man mehrere Jahrzehnte lang mit beliebig austauschbaren Identitäten lebt, geht das nicht völlig spurlos an der menschlichen Psyche vorbei. Und ausgerechnet in dieser Situation fiel mir nichts Besseres ein, als mich daran zu erinnern, dass ich bereits Feierabend hatte, und um ein Haar hätte ich meinen echten Namen einfach frei herausgesagt, besann mich in letzter Sekunde jedoch noch schnell eines Besseren und sagte stattdessen, ihr werdet hier keinen Arzt herholen können und ihr werdet euren Freund auch nicht zu einem hinbringen können. Die Straßen sind alle komplett überschwemmt da draußen. Ihr könnt ihn also entweder sterben lassen oder mich losbinden und zu ihm bringen, damit ich die Kugel rausholen kann. Wir haben die Kugel schon selber rausgeholt, fiepste die kleine dicke Eule, als hätte sie irgendwas zu melden, bekam von Kollege Wildschwein aber umgehend eins auf den Deckel für diese Bemerkung. Halt gefälligst deine vorlaute Klappe! Wir wissen nicht mal, wer er ist! Woher sollen wir wissen, ob wir dir vertrauen können? Wollte die Frau hinter der Giraffenmaske von mir wissen, und ich fixierte ihre Augen mit eindringlichem Blick, als ich ihr darauf entgegnete. Ich habe wirklich nicht die leiseste Ahnung, was für eine Art Aufstand ihr hier probt, aber wie auch immer eure Absichten aussehen mögen, allzu gut können sie nicht sein, wenn das Leben eurer Mitstreiter euch auf dieser Mission nicht weiter schert. An der zögerlichen Körperhaltung der Frau konnte ich erkennen, dass meine Argumente bei ihr fruchteten, und so wandte sie sich dann auch ihrem maskierten Gefährten zu mit der Aufforderung, mich loszubinden. Kollege Wildschwein und Kollege Bär protestierten zwar zunächst dagegen, fügten sich dann jedoch missmutig den Anweisungen der Giraffenfrau, die allem Anschein nach in dieser Gruppe das Sagen hatte. Meine Hände blieben allerdings vorerst noch gefesselt, als sie mich schließlich zu dem verletzten Mann brachten, den die Anführerin zuvor beiläufig als ihren Bruder ausgegeben hatte. Er lag in einem der Kinderzimmer dieses fremden Privathauses, das die Regierung kurzerhand für ihre Zwecke beschlagnahmt hatte und in der Zwischenzeit ziemlich verwüstet worden war von den Leuten, die aus den unterschiedlichsten Sektionen und Behörden herbeordert worden waren, um diesen bescheuerten Regenbogen dort draußen zu untersuchen, der mit allergrößter Wahrscheinlichkeit noch immer fröhlich vor sich hin strahlte auf dem völlig verwüsteten Acker. Während ich einen Blick auf den Verwundeten im Kinderbett warf, empfand ich eine solch intensive und surreale Wut auf dieses unerklärliche Lichtphänomen, dass ich mich ein wenig über mich selbst wundern musste. Zeitgleich wurde mir klar, dass ich wohl für den Rest meines Lebens niemals wieder beim Anblick irgendeines Regenbogens zu positiven Gefühlen in der Lage sein würde. Sofort sah ich, dass es um den Verletzten nicht gut bestellt war. Er atmete in sehr schwerfälligen, ruckartigen Intervallen und schien bereits völlig weggetreten zu sein. Die Anführerin der kostümierten Terrortruppe zog sich die Giraffenmaske vom Kopf und kniete sich vor das Bett auf den Boden. Sie nahm die Hand ihres Bruders in die ihre und flüsterte mit tränenerstickter Stimme: Es ist jemand hier, der vielleicht helfen kann, Echton. Über diesen seltsam klingenden Namen wunderte ich mich nur kurz, während ich darum bat, dass man mir die Handfesseln abnehmen möge. Diesmal band die Frau selber mich los und ich sah ihr wiederum sehr direkt in die Augen, als ich ihr sagte: Ich kann nicht garantieren, dass er überlebt. Es sieht sehr schlecht aus. Dicke Tränen rollten über ihre schmutzigen Wangen, als sie zur Seite trat, damit ich ihren verletzten Bruder untersuchen konnte. Was mich gleich als erstes stutzig machte, war die Tatsache, dass dort überhaupt gar kein Blut war. Wäre dieser Mann wirklich angeschossen worden, so müsste das ganze Bett, auf dem er lag, mit seinem Blut besudelt gewesen sein. Aber da war kein einziger Tropfen. Verdutzt zog ich die Bettdecke zurück, um seinen Leib zu entblößen und die Wunde zu inspizieren. Ich vermutete einen Brust- oder Schulterschuss, weil der Mann so schwerfällig atmete, aber sein ganzer Torso war, rein äußerlich zumindest, komplett unversehrt. »Sagte dir nicht, er sei angeschossen worden?« fragte ich, verwirrter denn je, und kam allmählich in die Nähe der Vermutung, dass ich hier ganz bösartig zum Narren gehalten wurde. Ich war schon drauf und dran, meine bisherige Ansicht, es mit Amateuren zu tun zu haben, grundlegend zu revidieren. Da stellte die Frau sich neben mich und zog die Bettdecke komplett zurück. Die Wunde befand sich in der Nähe der linken Hüfte dieses Mannes, aber was es auch war, es war definitiv keine Schussverletzung. Völlig verblüfft gab ich zu, dass ich so etwas noch niemals zuvor gesehen hätte. Es sah aus wie eine schwarzblaue Rosenblüte von der Größe einer grob geballten Faust, und sie hatte sich tief in das Fleisch eingegraben. Ein garstiger Gestank nach stark verwesten Innereien drang perfide aus dieser schleimigen Wunde in die Nasen aller Anwesenden und rang jedem von uns ein unterdrücktes Würgen ab. »Das sieht wirklich übel aus«, kommentierte ich mehr oder weniger überflüssig und fügte dem hinzu: »Diese Wunde geht sehr tief und sieht furchtbar infiziert aus, aber sie blutet überhaupt gar nicht. Trotzdem müssen wir sie reinigen und desinfizieren, sonst stirbt euer Freund. Ich habe draußen in meinem Wagen Desinfiziermittel und Verbandszeug. Es befindet sich im Handschuhfach.« »Netter Versuch, aber daraus wird nichts, Freundchen«, fuhr der Typ mit der Wildschweinmaske mich herrisch an. Am Rande wunderte ich mich etwas darüber, dass die anderen drei ihre Masken aufbehalten hatten, obwohl die Anführerin ihre eigene bereits abgenommen hatte. »Meinetwegen kann einer von euch rauslaufen und es holen. Der Wagen ist offen«, sagte ich ihnen, und mir war ihre Skepsis durchaus bewusst, also sagte ich außerdem: »Wenn ihr euch nicht beeilt, werde ich wohl leider nichts mehr für ihn tun können.« »Nun macht schon, geht und holt das Zeug«, befahl die Frau, und der Bärenmaskenmann stürzte umgehend auf und davon, um den Befehl auszuführen. Während wir auf seine Rückkehr warteten, wandte die Hippie-Braut mit den verfilzten Haaren und dem schmutzigen, verheulten Gesicht sich mir wieder zu und meinte, sich angesichts der schweren Stunde mit mir bekannt machen zu müssen, indem sie mir die offene Hand hinhielt und sich namentlich vorstellte. »Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber ich bin Persephone. Bitte helfen Sie meinem Bruder. Wir werden Sie danach laufen lassen, wenn Sie wollen.« »Persephone, was tust du?« wollte die kleine dicke Eule empört wissen, und Kollege Wildschwein begehrte ebenfalls auf mit den Worten: »Du verrätst uns noch!« Ich beobachtete kalkulierend die Verzweiflung in den Augen dieser Frau, als sie herumwirbelte, um ihre beiden Mitstreiter anzukeifen. »Und wenn schon, was spielt das jetzt noch für eine Rolle? Die ganze Welt geht da draußen unter, ihr habt es doch selbst gehört. Glaubst du, das interessiert jetzt auch nur irgendjemanden noch, dass wir hier sind, Karl Gustav? Die Leute da draußen werden sich jetzt alle nur noch irgendwie in Sicherheit bringen. Talia kommt uns ganz bestimmt nicht mehr abholen, sonst wäre sie schon längst hier gewesen. Wir sitzen hier fest.« »Hab gleich gesagt, dass es eine dumme Idee war, hierher zu kommen«, murmelte die kleine dicke Eule, und der Mann mit der Wildschweinmaske haute ihm sofort wieder eins auf den Deckel. »Du sollst deine Klappe halten!« Im Im selben Moment ging die Tür auf und Kollege Bärenmaske kam mit dem schwarzen Notfallkoffer aus meinem Handschuhfach angelaufen, den ich mir augenblicklich aushändigen ließ. Natürlich war es ein als Verbandskoffer getarnter Kasten voller Geheimwerkzeuge, aber wenn ich es geschickt anstellte, würden meine Geiselnehmer davon nichts mitbekommen und dann könnte sich eines der nützlichen kleinen Utensilien darin bei einer späteren Flucht eventuell als dienlich erweisen, dachte ich. Vorerst aber wollte ich mein Bestes tun, diese grauslige Wunde zu versorgen, die dieser Bursche sich wer weiß wie zugezogen haben mochte. Außerdem wollte ich eine Gewebeprobe aus der Verletzung entnehmen, um sie später zur Analyse einschicken zu können, denn eine solch kuriose Wunde erschien mir absolut rätselhaft. Während ich alles entsprechend vorbereitete, fragte ich so beiläufig wie möglich betont danach, wie das überhaupt passiert sei, und ich bekam aus den Augenwinkeln heraus mit, wie die Frau ihren Mitstreitern einen irgendwie hilflosen und zeitgleich entschuldigenden Blick zuwarf, bevor sie sich mir zuwandte und mir erzählte: Es war draußen auf dem Acker. Wir hatten uns den ganzen Tag für unsere Aktion vorbereitet und uns so lange in dem kleinen Fichtenhain in der Nähe des Regenbogenackers versteckt. Als es dann losgehen sollte, haben wir plötzlich Schüsse gehört und sind weggelaufen. Aber Echton war nicht schnell genug. Ihn haben sie erwischt. Sie brach wiederum in Tränen aus und ich hielt die Luft an, als ich mich über das blauschwarze Loch beugte, um es zu reinigen. Kaum, dass ich mit dem Desinfiziermittel gegen das verätzt aussehende Gewebe kam, zuckte der ganze Kerl spastisch in sich zusammen und fing dann an, das ganze Haus zusammenzubrüllen wie ein Irrer. Er wehrte sich so heftig, dass die anderen ihn zu viert festhalten mussten, während ich operierte. Ich pulte einen zähen, brutal stinkenden, schwarzblauen Gummischleim aus dieser Wunde heraus, während der Patient wie am Spieß schrie und sich wand, als wäre er von bösartigen Geistern besessen. »Oh mein Gott, tun Sie doch etwas!« schrie Persephone wie von Sinnen und verzweifelt darum bemüht, ihren Bruder irgendwie festzuhalten. Und ich beeilte mich, das widerwärtige Zeug aus der Wunde zu kratzen, die noch immer nicht blutete. Als ich es endlich einigermaßen sauber hatte und mich daran machen wollte, das große Loch zuzunähen, erbrach Echton sich heftig und wäre um ein Haar daran erstickt, hätte seine Schwester ihm nicht noch im richtigen Moment geistesgegenwärtig den Kopf gedreht. »Wir brauchen Wasser, schnell!« forderte ich, während ich versuchte, den zitternden Leib wieder einigermaßen gerade zusammenzuflicken. Als ich niemand daraufhin rührte, sah ich irritiert auf. »Es gibt im ganzen Haus kein Wasser mehr, die Leitungen sind alle tot«, fiepste die kleine dicke Gestalt mit der Eulenmaske, die im Eifer der Umstände verrutscht war und ein pickliges Doppelkinn zur Hälfte preisgab. »Dann holt von draußen Wasser«, ordnete ich an, und wieder war es der grobschlächtige Kerl mit der Bärenmaske, der losrannte, um das Gewünschte zu holen. Ohne seine kräftige Beihilfe, den zappelnden Patienten auf dem Bett festzuhalten, erwies die weitere Prozedur meiner an sich schon eher bescheidenen Nähkünste sich als weitgehend hoffnungslos. Echton hustete stark und atmete noch schwerer als zuvor, während ich mein etwas stümperhaftes Werk an ihm vollendete und dann ein großes Verbandspflaster über der schlimmen Stelle anbrachte. Noch immer schrie der arme Bursche wie im Fieber, als Kollege Bärenmaske dann endlich mit dem Wasser zurückkam, das er von draußen hatte holen müssen. Persephone nahm es entgegen und wies die Bärenmaske an, Echton den Kopf festzuhalten, während sie ihm das Wasser aus einer alten Weinflasche an den Mund führte und ihn zum Trinken zu animieren versuchte. Zunächst hustete er nur und spuckte dabei das ganze Wasser durch die Gegend, das ich sicherheitshalber aus der Sprühzone entwich, zumal ich nicht sagen konnte, ob der Kerl mit irgendetwas infiziert war, mit dem ich mich lieber nicht anstecken wollte. Dann aber rang er sich einige Schlucke die Kehle runter und schließlich ebbten seine Schreie als auch die konvulsiven Zuckungen allmählich ab. Der Schein trügte uns jedoch alle gleichermaßen. Persephone weinte ungehemmt und strich ihrem Bruder durch das schweißnasse Haar, während er sich wieder zu beruhigen schien. Sein schwerer Atem wurde ganz flach und der kleine dicke Typ in der verrutschten Eulenmaske klang entsetzt, als er plötzlich wispernd ausrief: Oh nein, seht doch nur, es fängt schon wieder an. Er streckte den Arm aus und zog sich zeitgleich die Maske vom Gesicht. Auf Anhieb konnte ich erkennen, dass dieser Mann von einem stark eingeschränkten Sichtfeld aufgrund einer vermutlich durch Diabetes verursachten Kurzsichtigkeit betroffen war, und ich schaute in die Richtung, in die seine pummelige Hand zeigte. Mein Blick fiel auf die Decke, unter der Echton lag, und ich erkannte, dass sich im Bereich seiner grässlichen Wunde ein dunkelblauer Fleck breit gemacht hatte, der sich nun immer weiter ausdehnte wie verschüttete Tinte. Auch mich erfasste der unsagbare Horror, obwohl ich es zum ersten Mal sah und noch keine Ahnung hatte, was dieses Zeug überhaupt war. Ich erinnere mich, wie ich mich kurzfristig dabei ertappte, mir zu wünschen, es wäre Blut gewesen. Blut hätte mich kein Stück aus der Fassung bringen können. Im Angesicht dieser durch und durch wieder natürlich erscheinenden Substanz jedoch verschlug es selbst mir den Atem, und ich muss gestehen, obwohl ich immer einen eher rational arbeitenden Verstand besaß, dachte ich im ersten Moment, noch bevor ich in die Nähe der Überlegung kam, es könne sich wohl möglich um einen neuen chemischen, von Menschen entwickelten Kampfstoff handeln, dass es tatsächlich etwas Magisches sein könnte. Allerdings nicht im Sinne eines gütigen Elfenzaubers, sondern im Sinne einer mit menschlichen Maßstäben nicht erklärbaren außer- oder überirdischen Bösartigkeit. Den Urreiz meiner genetisch kodierten Fluchtreflexe hatte ich jedenfalls niemals zuvor mit einer solch brutalen Intensität in mir vernommen. Das nackte Grauen packte mich, als ich wagemutig und doch wie paralysiert die Decke hob, unter der das Unheil sich noch halbwegs gnädig verbarg. Wahrscheinlich habe ich genauso losgebrüllt wie die anderen, als wir alle sehen konnten, was sich am hageren Leib dieses jungen Mannes vollzog. Ganz genau weiß ich nur noch zu sagen, dass ich mich selbst etwas schwindelig fühlte in jenem Moment und ich mich irgendwo festhalten musste, um meinem wilden Fluchtbegehr überhaupt noch standhalten zu können. Auch die anderen wichen erschrocken und angewidert von dem Bett weg. Ich hörte im Hintergrund jemanden kotzen, aber ich war wie gelähmt und konnte nur mit entsetzten Augen in das irre schwarze Loch hineinsehen, das inzwischen bis zum durchschimmernden Rippenbogen hochgewandert war. Und selbst dieses grauenvoll zerrissen wirkende Loch an sich wäre längst nicht so grauenvoll gewesen, wäre da nicht dieses widerwärtige schwarzblaue Zeug gewesen, das darin klebte. Es schien sich zu bewegen, wie ich feststellte, als wäre diese zähe Masse ein Lebewesen. Ich wollte es freilich nicht wahrhaben und schob diesen Gedanken erstmal energisch zur Seite. Im matt-orangefarbenen Schein der Kinderzimmerlampe sah ich ein flirrendes Glitzern und seichte Schimmer in diesem dunkelblauen Wabbelzeugs funkeln und hielt sie zunächst für eine vom Licht erzeugte optische Illusion, aber schlagartig wurde mir klar, dass es kein reflektierendes Licht an der Oberfläche dieser Substanz war, sondern dieser seltsame Sternenglanz sich in dieser Substanz befand, und als ich plötzlich den Eindruck hatte, dieses Zeug würde auf diesen von mir unausgesprochenen Gedanken durch ein Aufglimmen an der Stelle, auf die ich zufällig sah, reagieren, erschrak ich so sehr, dass ich mich endlich losreißen konnte von dem Anblick. Obwohl das alles nur wenige Sekunden lang dauerte, kam es mir vor, als wäre ich in einem Raum eingesperrt, von dem aus ich als Unbeteiligter diese ganze Szene und alle Umstände, die zu ihr geführt hatten, nur in wahnsinniger Zeitlupe wahrnehmen konnte. Erst das Grauen in den Gesichtern der anderen Menschen in diesem Kinderzimmer des Schreckens stellte die Zeit endlich wieder so halbwegs zurück auf Normalgeschwindigkeit. Inzwischen schien auch der letzte von ihnen begriffen zu haben, dass ihr Mitstreiter nicht mehr zu retten war. Seine kleine Schwester weinte immer noch, aber nur noch leise, und auf einmal wurde es sehr still um uns herum, aber diese Stille schien mit irgendetwas heftigst aufgeladen zu sein, dass ich jeden Augenblick mit aller Gewalt grauenvoll entladen würde. Noch niemals zuvor in meinem Leben wollte ich irgendwo so sehr verschwinden wie aus diesem Kinderzimmer. Und doch, selbst wenn ich nicht brennend daran interessiert gewesen wäre, herauszufinden, was da eigentlich los war, selbst dann hätte mich nichts dort vom Fleck wegbewegt, nicht mal dann, wenn ich gewusst hätte, was als nächstes kommen würde und dass dies alles bloß der Anfang der eigentlichen Katastrophe war, deren Ausmaß letztlich so gewaltig wurde, dass selbst mein eigenes Schicksal darin nur noch klein und unbedeutend erscheinen mag. Ich blieb, wo ich stand, und hielt mich weiterhin verbissen irgendwo dran fest. Am Bettpfosten vielleicht, vielleicht auch am Türrahmen oder einer Kommode. Daran kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, denn es ging alles sehr schnell und war auch ziemlich krass. Das von mir kurz zuvor erst angebrachte Verbandspflaster war völlig durchnässt und löste sich von selbst. Mit einem feuchten Platschen fiel es uns vor die Füße. Der junge Mann bäumte sich mit einem Male ruckartig auf, sein Mund war verzerrt zu einem Schrei, den seine Kehle nicht mehr auszustoßen vermochte, und dann platzte die abscheuliche Wunde plötzlich auf mit einem Geräusch, das mich an das Geräusch eines Klettverschlusses erinnerte, den man sehr schnell aufriss. Eine blau-schwarze Fontäne aus kosmischem Glibber stieß uns entgegen. Alle versuchten gleichzeitig auszuweichen. Es wurde sehr hektisch in dem engen Zimmer. Auch ich hatte mich inzwischen dazu entschlossen, meinem Fluchtinstinkt endlich nachzugeben und suchte verzweifelt nach der Tür. Ohne jede Vorwarnung explodierte da auf einmal der ledierte Leib, als das schleimige Zeug ihm mit aller Wucht aus sämtlichen Körperöffnungen zu dringen trachtete. Mit einem lauten Knall spritzte der Typ in lauter kleinen Fetzen durch das ganze Zimmer. Blutige Stücke und blauschwarze Pampe klebten stinkend an allem, und mit grellem Entsetzen wurde mir schlagartig klar, dass auch ich selber über und über damit bekleckert war. Von einer Panik ergriffen, deren Intensität mich vage zu überraschen wusste, fand ich die Tür schließlich wie in Trance und floh voll Entsetzen Hals über Kopf auf den finsteren Flur hinaus, stolperte erstmal direkt blindlings in ein kleines Badezimmer mit rosafarbenen Vorlegern und Handtüchern, aus dem ich rückwärts wieder raustaumelte, bevor ich die Beine in die Hand nahm und ein dunkelhölzernes Treppengeländer ansteuerte, an dem ich mich geistesabwesend festhielt, während ich die knarzenden Stufen hinunterhechtete, als wäre der gottverdammte Teufel höchstpersönlich hinter mir her. Ich konnte den Puls in meiner Halsschlagader wie ein unheimliches Erdbeben fühlen, als ich unten angelangt war und mich fieberhaft zu orientieren versuchte. Obwohl ich schon seit ungefähr 2 Wochen fast jeden Tag mindestens einmal in diesem Haus gewesen war, kam es mir plötzlich so fremd und bedrohlich vor, als wäre ich niemals zuvor dort gewesen. Auch hatte ich mich immer nur in der untersten Etage zwischen 2 oder 3 Räumen bewegt. Wie groß das Haus wirklich war, wusste ich gar nicht. Und plötzlich kam es mir so vor, als hätte ich es stets als viel kleiner eingeschätzt, als es tatsächlich war. Für die 8 Sekunden, die ich dort unten an der Treppe stand und nicht sicher war, wohin ich mich wenden sollte, kam ich mir wie in einem gigantischen Irrgarten verloren vor. Am liebsten hätte ich mich auf den Boden gesetzt und geheult. Stattdessen zog ich meine von stinkendem Absud durchtränkte Jacke aus und warf sie in irgendeine Ecke, während ich mir wünschte, ich hätte eines dieser rosafarbenen Handtücher auf meiner wilden Flucht mitgehen lassen, um mir damit das Gesicht und die Frisur von diesem widerwärtigen Glibber befreien zu können. Alternativ griff ich zu diesem Zwecke kurzerhand nach einem Schal, der an einem Kleiderständer hing, an dem sich außerdem noch ein langer schwarzer Filzmantel befand, den ich mir kurz entschlossen aneignete, bevor ich mich ohne groß weiter zu überlegen in die nächstbeste Richtung schlug, um eine Tür zu finden, die mich nach draußen führen würde. Über mir hörte ich dumpfes Poltern und kurz darauf das Knarzen und Quietschen der Stufen, die ich glücklicherweise bereits hinter mir gelassen hatte. Dafür hatte ich mich gehörig in diesem Haus verlaufen, daran bestand schon bald kein Zweifel mehr. Ich rannte nach links und nach rechts und öffnete jede Tür, die sich öffnen ließ, und wurde immer panischer, während ich mich zeitgleich darüber wunderte, wie viele Zimmer und Flure dieses seltsame Haus hatte. Insbesondere über die exorbitante Anzahl an Badezimmern war ich mehr als erstaunt. Ich öffnete auf meiner Odyssee ungefähr 12 Badezimmertüren und 8 Schlafzimmertüren, 2 Esszimmer, 1 Nähzimmer, 3 Kinderzimmer und 6 Abstellkammern, 2 davon komplett leer und entrümpelt. Alle Zimmer waren vollständig möbliert und im Gegensatz zur großen Küche im Erdgeschoss meistens auch sauber und aufgeräumt. Manche Zimmer hatten keine Fenster, manche Flure kreuzten sich und umso weiter ich kam und umso mehr Türen ich öffnete, desto sicherer wurde ich mir, dass ich das alles mit hoher Wahrscheinlichkeit bloß träumte. Die stinkenden Reste von dem Zeug, das mir am Gesicht, an den Händen und teilweise noch immer an der Kleidung haftete, wollte mir diese Überlegung allerdings energisch als falsch beweisen. Aber irgendetwas konnte hier nicht mit rechten Dingen zugehen. Wie viele Etagen hatte dieses verfluchte Haus überhaupt? Trotzdem ich eine Treppe heruntergelaufen war, hatte ich nicht den Eindruck, mich schon im Erdgeschoss zu befinden. Als ich mich an ein Fenster stellte, um herauszufinden, in welchem Stockwerk ich mich befand, bemerkte ich, dass es draußen schon wieder oder immer noch in Strömen regnete. Ich schaute hinaus in einen großen Garten, dessen verwitterte Herbstfarben eine traurig dreinblickende Ansammlung kleiner, krummer Apfelbäume präsentierten und schloss aus diesem Anblick, dass ich ein Fenster zur Rückseite dieses Anwesens raus erwischt haben musste. Ich wandte mich ab und ging an einer antik aussehenden Sitzgarnitur vorbei durch einen Vorhang aus Holzperlen, der an einem runden Türbogen aufgehängt war. Auf einmal stand ich wieder vor dem Treppengeländer, das hoch zu dem Zimmer führte, in dem der Typ geplatzt war. Ich musste wohl im Kreis gelaufen sein, ohne es zu merken. Vom Schock wie gelähmt hielt ich den Atem an und war für einige Augenblicke lang völlig außerstande, mich zu rühren. Also stand ich einfach da und glotzte auf dieses dämliche Treppengeländer in der surrealen Hoffnung, es würde sich jeden Moment in Luft auflösen, weil ich es mir nur eingebildet hatte. Aber es verschwand nicht und ich begann so langsam ernsthaft an der uneingeschränkten Funktionalität meines Verstandes zu zweifeln. Was zur Hölle ist hier los? Wollte ich nicht zum ersten Mal seit Beginn dieses Albtraums wissen, aber niemand antwortete mir. Ich hielt inne und lauschte, ob ich vielleicht irgendetwas oder irgendjemanden hören konnte, aber da war nichts. Alles, was ich hören konnte, war das Geräusch meiner eigenen hektischen Aspiration und das Geräusch von Regen, der mit harten Fäusten gegen die Fenster und auf das Dach trommelte. Nur verschwommen kam die Frage danach in mir auf, ob ich das Prasseln des Regens die ganze Zeit über einfach ob der stressigen Situation überhört haben mochte, und ich fühlte mich seltsam benommen. Dann entschloss ich mich, aus irrationalen Gründen, die ich rückblickend nicht zu erklären vermag, dazu, die Treppe, die ich eben gerade erst runtergerannt war, wieder hinaufzustapfen. Vielleicht wollte ich nachsehen, ob ich eventuell noch da oben lag, ohnmächtig oder sogar tot vielleicht. Auf der Mitte der Treppe blieb ich stehen, weil ich glaubte, ein Geräusch gehört zu haben, aber ich konnte es zunächst nicht zuordnen und auch nicht sagen, aus welcher Richtung es kam. Es ertönte erneut und es klang wie ein Wasserhahn, der auf und zugedreht wurde. Als ich feststellte, dass es von über mir kam, beschleunigte ich meinen Schritt auf den Stufen, die abermals unter meinen Füßen das knarzende Lied ihrer Leute sangen, sodass ich befürchtete, unmittelbar auf mich aufmerksam machen zu müssen dadurch. Aber in gewisser Weise erschien es mir an diesem Punkt irgendwie gleichgültig, zumal ich noch immer keinen einzigen Anhaltspunkt gesammelt hatte, womit ich es da eigentlich zu tun hatte. Mir war inzwischen jeder Hinweis recht, sie sollte nur kommen. Ich hatte keinen Grund, mich zu verstecken. Oben war es leicht, das Zimmer zu finden, aus dem ich geflohen war, denn eine Spur der Verwüstung inklusive einer Spur aus blau-schwarzem Space-Glibber in Form von Schlieren und Handabdrücken an den Wänden und jeder Menge verschmierter Kleckse auf dem orangefarbenen Teppich führten geradewegs dorthin. Fast ebenso leicht konnte ich mich selbst davon überzeugen, dass dieser Anblick absolut ausreichend war, um sicherzustellen, dass ich mir das alles nicht einbildete. Lust darauf, nochmal einen Blick in dieses Zimmer zu werfen, hatte ich absolut keine, also ersparte ich mir das. Nicht alle Spuren führten zur Treppe, wie ich kurz darauf ermittelte. Es führten auch welche direkt in das kleine Badezimmer mit den rosafarbenen Vorlegern, in das ich kurz hineingestolpert war. Und die Tür war verschlossen. Ganz langsam und so leise wie möglich schlich ich mich an diese Tür heran und lehnte dann ganz sachte mit angehaltenem Atem mein rechtes Ohr an das massive rot gestrichene Eichenholz des Türblattes. Drinnen schien es völlig ruhig zu sein, aber ich spürte, dass sich jemand in diesem Raum befand. Diese Gabe der Intuition war stets eins meiner Markenzeichen gewesen und hatte mich noch niemals betrogen. Ich wartete für einige Augenblicke ab, ob sich da drinnen etwas regen würde, und hörte plötzlich ein Flüstern, dem ein ebenfalls unterdrückt stillgehaltenes Kichern anfolgte, das mir einen eiskalten Schauer über den Rücken jagte. Dann hörte ich ein leises Quietschen und ein gurgelndes Rauschen, das ich wiederum der Betätigung eines Wasserhahns zuordnete, aber ich konnte kein Wasser aus der Leitung plätschern hören. Auf so ziemlich alles vorbereitet, griff ich schließlich nach der Klinke und drückte die schwere Tür mit einem festen Ruck nach innen auf. Was ich sah, ließ mich die Klinke in meiner Hand weiterhin fest umklammern. Da saß dieser gefährlich aussehende Geistesgestörte auf dem Rand der kleinen Badewanne und hatte mir seinen Rücken zugewandt, denn seine beiden Beine standen im Becken und er machte sich gar keine Mühe, sich nach mir umzublicken. Er sah kurz auf, ohne sich umzudrehen, und dann machte er sich wieder an dem Wasserhahn zu schaffen. Es war ein Modell, das man für die Temperaturregulierung nach links und nach rechts drehen und zum An- und Ausschalten nach oben ziehen bzw. nach unten drücken musste. Der Geistesgestörte drehte es völlig unbekümmert nach links und rechts, als könne er sich für keine Temperatur entscheiden, zog den Hahn aber nicht nach oben, um das Wasser laufen zu lassen. Völlig perplex starrte ich auf das unleserliche Emblem aus zur Andeutung von Baumwurzeln verzerrten Buchstaben auf der Rückseite seiner schwarzen Jacke und dann auf die Stelle in seinem Nacken, an der seine langen schwarzen Haare sich teilten, weil er sie sich nach vorn über die Schultern geworfen hatte, sodass sie nun wie zwei zottelige Seile zwischen seinen Knien baumelten. Ich sah eine eigenartig geformte Narbe an dieser Stelle, die mich sofort an etwas erinnerte, das mir allerdings erst etwas später wieder einfiel. Es waren Narben, die durch chirurgische Eingriffe und das Einführen diverser Instrumente und Schläuche zur Operation am Hirn und am Rückenmark hinterblieben. Ich wusste, dass Experimentreihen mit menschlichen Probanden stattfanden, die zur eigentlichen Erforschung des menschlichen Hirns dienten und durch Testreihen an Affenhirnen seit jeher verschleiert wurden. Es ist ein unangenehmes Thema und wenn man den Leuten sagt, es sei alles zum Nutzen für die ganze Menschheit, glauben die meisten es gern, um es mit gutem Gewissen ignorieren zu können und keine weiteren Fragen stellen zu müssen. Aber als ich diese Narben auf dem Nacken dieses Geistesgestörten sah, dachte ich für keinen Moment lang an diese Tatsache. Es erschien mir einfach bloß völlig abstrakt. Die Türklinke knallte geräuschvoll nach oben, als ich sie unvermittelt losließ, und plötzlich warf der zottelige Finsterling einen verwegenen Blick über seine Schulter, dass ich einen Schrecken bekam und instinktiv auf ihn zuging, woraufhin er sich mit einer erschreckend geschmeidigen Wendung vollends in der Wanne aufrichtete und mir alsdann halb gebückt gegenüberstand, weil die Badewanne sich unter einer Deckenschräge befand, unter der er den Kopf einziehen musste. Ich sah weder Angst noch die kleinste Andeutung einer Verwirrung in seinem Ausdruck. Es war ehrlich gesagt ziemlich unheimlich, wie er mich aus diesem schrägen Winkel heraus angrinste, als hätte er mich gar erwartet. Das nahm mir vorerst etwas den Wind aus den Segeln und in mir halbwegs sicher erscheinender Distanz blieb ich stehen und sagte, »Wir sind uns heute schon mal an der Tür begegnet, erinnerst du dich? Inzwischen wäre ich wirklich froh drum, wenn ich mich vom Acker gemacht hätte, als du sie mir vor der Nase zugeschlagen hast.« Der Kerl sah mich an, als hätte er noch niemals in seinem ganzen Leben auch nur ein einziges Mal irgendetwas in irgendeiner Weise witzig gefunden. Und instinktiv wurde mir klar, dass bei diesem Subjekt der Riss in der Schüssel ein gehöriges Stück tiefer ging, als bei den anderen makaberen Gestalten, die dieses Haus unter ihre Gewalt gebracht hatten. Die Tatsache, dass er bei der Aktion mit dem verletzten Mann durchgehend nicht dabei gewesen war, ließ mich annehmen, dass er nur lose zu dieser Bande dazugehörte. Obwohl auch er durchaus den Eindruck erweckte, auf irgend so einer verlotterten Charles-Manson-Farm unter lauter beknackten Hippies oder anderweitig gestörten Individuen aufgewachsen zu sein. Sein Grinsen enthielt keinen noch so kleinen Funken von Fröhlichkeit. Es war so finster, dass mir kalt davon wurde. Als er einen seiner schwer bestiefelten Füße aus der Wanne hob und auf den rosafarbenen Vorleger platzierte, ging ich instinktiv einen Schritt rückwärts. Er tat ganz offensichtlich so, als würde er das gar nicht bemerken und gestikulierte seltsam mit seinen Händen und seiner ganzen eigenartigen Körperhaltung, während er das andere Bein ebenfalls aus der Wanne hob und auf den Vorleger stellte. Allem Anschein nach kam er sich vor wie ein Rockstar auf Koks oder sowas in der Art, zumindest aber suggerierte seine ganze Körpersprache, dass er sich in jeder Hinsicht überlegen fühlte.